ruft mich an und sagt mir, lass ne Runde Poker spielen. Ich sag ihm, Bruder, Herz, ich will doch nicht mein Bro abziehen. Ich lach und sag, ich brauch ne halbe Stunde maximal. Rauch die letzte Garo tot und endlich ist mein Taxi da. Ich steige ein und sag, ich stopp an der Aral. Chef, gib ein bisschen Gas, ich werd das Doppelte bezahlen. Angekommen seh ich ne Horde voller Menschen. Unbedacht, keine Sorge vor den Konsequenzen. Ich lauf an ihnen vorbei und merke, keiner hier ist nüchtern. Ich höre meinen Rappernamen leise, weil sie flüstern. Ich nehm ne Marlboro und ich verzichte auf das Wechselgeld. Ich bin Play, die Typen hinter mir haben's endlich festgestellt. Ich dreh mich einmal um und hör Beleidigung. Ihr seid zusammen hart, doch eigentlich nur kleine Jungs. Plötzlich will mir einer mit seinem Messer an den Kragen. Rap hat mich verraten. Rap hat mich verraten. Kleine Kids verchecken in der Innenstadt. Ich rap, damit die Straße eine Stimme hat. Rap hat mich verraten. Kriminelle Energien und Tatendrang. Ich rappe, damit Mama wieder schlafen kann. Rap hat mich verraten. Ich scheiß auf dein Marketing, ich rap, damit ich nicht mehr auf der Straße bin. Rap hat mich verraten. Ich träume nicht, dass plötzlich das echt. Ich rap nur, damit ihr mich nicht vergesst. Aber Rap hat mich verraten. Mich verraten, mich verraten, mich verraten. Sammy ruft mich an und sagt, jetzt ist es zu spät. Bruder, es gibt ein Problem, komm, ich treff dich im Café. Ich denk mir, es gibt Stress und hol die Glock aus dem Wald. Mein Kopf ist gefickt, hab keinen Bock, dass es knallt. Er schreibt mir eine SMS und wir ändern den Treffpunkt. Ich weiß Bescheid, Bruder, kein Bulle, Cash. Stolz drücke 140 und seh Kripos auf der rechten Spur. Kurzer Stau, Feierabendverkehr gegen 16 Uhr. Ich weiß schon, seine Mitteilung wird mein Tag ficken. Ich steige aus und er sagt, ich hab miese Nachrichten. Heute liefen 30 Polizisten bei uns ein. Sie wissen, wo du wohnst und sie wissen, wie du heißt. Sie wissen alles, wovon du erzählst, das ist real. Alle deine Texte passen in ein Täterprofil. Du musst ne Weile weg von ihr, ich check so lang die Lage. Du warst immer undercover, aber Rap hat dich verraten. Kleine Kids verchecken in der Innenstadt. Ich rap, damit die Straße eine Stimme hat. Rap hat mich verraten. Kriminelle Energien und Tatendrang. Ich rappe, damit Mama wieder schlafen kann. Rap hat mich verraten. Ich scheiß auf dein Marketing. Ich rap, damit ich nicht mehr auf der Straße bin. Rap hat mich verraten. Das plötzlich das echt, ich rap nur damit ihr mich nicht vergesst, aber Rap hat mich verraten. Rap hat mich verraten. Rap hat mich verraten. Rap hat mich verraten. Rap hat mich verraten. Rap hat mich verraten.